Ein Montagnachmittag im Paradise. Der FKK-Club vor den Toren Stuttgarts gilt als europaweit größtes Bordell. Ein Puff, der sich um Wellness- und Lounge-Charakter bemüht. Saunalandschaft und Eisgrotte, Blüsch aus Marokko, Zigarren aus Kuba und viele Frauen aus Osteuropa, so die Auskunft der Polizei. Das Licht ist gedämpft, die Farben verschwimmen. Es riecht nach geduschten und gecremten Körpern. Die Frauen sind nackt, manche tragen Hüftgürtel, fast alle High Heels. Wer im Club arbeitet, muss sich zeigen, werben, konkurrieren. Das ist Teil des Geschäfts. Brüste, Po, Füße, Schulterblatt. Irritierend schnell reduziert sich hier der weibliche Körper auf seine Einzelteile. Die potenziellen Freier tragen Frottee-Mantel und Badelatschen, manche Klatze und Brille. Mehr als 55.000 Freier gehen hier pro Jahr ein und aus. Das Geschäft boomt wie überall in Deutschland, geschützt durch deutsches Recht. Allein Paradise-Inhaber Jürgen Rutloff setzt Millionen um. Der Mann sieht zufrieden aus. Smart, gepflegt, im Anzug, einer, der auch Versicherungen verkaufen könnte. Vor 10 Jahren trat das deutsche Prostitutionsgesetz in Kraft. Zeitgleich wurde das Strafgesetz so verändert, dass die Förderung von Prostitution nun nicht mehr strafbar ist. Und seither, lächelt Rutloff, sei für ihn alles viel leichter geworden. Gesetz legal. Und das ist für mich nur ein Vorteil, wirklich nur ein Vorteil, da man wirklich ohne Ängste abends ins Bett liegen hat gehen und ohne Ängste morgens wieder aufstehen kann. Vor allem, man kann offiziell werben, 30.000, 40.000 Euro Werbekosten im Monat. Da verdient ja auch wieder irgendein Verlag da drin. Ja? Man muss ja auch mal das drumherum sehen, was da. Ja, es ist einfach so. Rutloff wirkt harmlos mit seinem breiten Schwäbisch und seiner braven Föhnfrisur. Wenn man es nur wollte, der Mann würde einem gerne die Welt erklären. Seine Welt natürlich, die, das betont er immer wieder, so wunderbar ruhig geworden sei, seit es das deutsche Prostitutionsgesetz gibt. Nur als die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder vor 10 Jahren das deutsche Prostitutionsgesetz verabschiedete, da ging es gewiss nicht um den ruhigen Schlaf der Bordellinvestoren oder Sexclub-Könige, wie Rutloff auch ganz gern mal genannt wird. Im Fokus des Gesetzgebers stand die Lebenswirklichkeit von Prostituierten. Sie sollte positiv verändert werden. Aus dem Munde der SPD-Politikerin Anni Brandt-Elsweier hörte sich das im Deutschen Bundestag damals so an. Ich betone nochmal ausdrücklich unser Ziel, die Situation der Prostituierten zu verbessern, ihnen mehr Rechte in die Hände zu geben, ihr Selbstverständnis und ihre Position gegenüber Freiern und Zuhältern zu stärken. Am 1. Januar 2002 trat das deutsche Prostitutionsgesetz in Kraft. Seither ist Anschaffen nicht mehr sittenwidrig. Huren können ihren Lohn in Deutschland einklagen und haben gesetzlich verbürgt Zugang zur Sozialversicherung. Denn Frauen, die sich prostituieren, sollen es in möglichst geordneten Beschäftigungsverhältnissen tun. Der Straftatbestand der Förderung von Prostitution wurde aufgehoben. Das Milieu sollte auf diese Weise entkriminalisiert werden. Festgeschrieben wurde außerdem das Angebot von Ausstiegsmöglichkeiten, das heißt in erster Linie Hilfestellungen beim Wiedereinstieg in bürgerliche Berufe. Vor allem Politikerinnen und Intellektuelle lobten das Gesetz damals als Errungenschaft einer liberalen, emanzipierten Gesellschaft. Ein paar Etagen tiefer im sozialen Gefüge ist das Echo ein anderes. Viele Prostituierte zweifelten die Segnungen dieses Gesetzes im Laufe der Jahre immer wieder an. Ich könnte nicht behaupten, dass hier sich was geändert hätte an der Straße. Wir sind genauso schlecht im Ansehen. Das geht wahrscheinlich nicht so schnell. Entweder der Mensch ist tolerant, ja, sowieso von Haus aus, oder er akzeptiert es nicht, muss er ja auch nicht. Da hilft dann auch kein Gesetz, ja. Gesellschaftlich ist man da trotzdem geächtet. Wenn das jemand weiß, ah, die Nude, gell, du gehst jetzt anschaffen, ja. Tag zu Tag wird es noch schlimmer. Es ist schlimmer geworden, es wird noch schlimmer. Wenn es zu schlimm wird, dann bietet die Anlaufstelle La Strada in Stuttgart den Frauen eine kurze Auszeit vom Strich. Das La Strada ist eine Art Café. Dort gibt es Essen, Kondome, medizinische Hilfe und Zuwendung von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und von Sabine Konstabel. Sie ist Sozialarbeiterin am Gesundheitsamt und eine der wenigen in Deutschland, die das Prostitutionsgesetz offen und beständig kritisieren. Konstabels Kritik wurzelt in mehr als 2 Jahrzehnten Sozialarbeit mit Prostituierten. Das Gesetz bringe den Frauen nichts, weil es ein bürgerliches Gesetz sei. Das Milieu aber funktioniere nach anderen, nach eigenen Regeln, Die Paragraphen, klagt Sabine Constable, gingen am Alltag der Prostitution komplett vorbei. Die Frauen verkaufen ihren Körper. Also sie verkaufen nicht nur eine sexuelle Dienstleistung, die so gar nichts mit ihnen zu tun hat, sondern der Freier fasst sie an, der Freier dringt in sie ein. Sie hantieren mit ihrer Sexualität und das ist ein Bereich, wo sich ein Mensch generell sehr schlecht schützen kann. Die Verletzungen sind dem entsprechend. Und diese Verletzungen, die die Frauen immer wieder wegstecken müssen, führt dazu, dass sie bestimmte Überlebensstrategien entwickeln. Also ganz viele Frauen sind tablettenabhängig und alkoholabhängig. Und das verunmöglicht, dass die Frauen so ein bürgerliches Wertesystem aufbauen können gleichzeitig, wo sie sagen, ich lege jetzt jeden Tag mein Geld beiseite. Am Ende des Monats habe ich dann so und so viel verdient und davon zahle ich dann irgendwelche Sozialversicherungen. Der Gedanke ist völlig unmöglich in der Prostitution. Das machen die Frauen nicht. Die leben von diesem Tag auf den nächsten. Amelie, nennen wir sie Amelie, um sie zu schützen, weiß, wovon Sabine Constable spricht. Die 45-jährige Französin hat viele Jahre als sogenannte Terminfrau in Deutschland gearbeitet. Das sind Prostituierte, die meist wochenweise ihren Standort wechseln, kreuz und quer durch die Republik reisen, in Apartments anschaffen und Kunden aus sogenannten gehobenen Kreisen bedienen. Ich habe kein Zuhälter gehabt, ich bin freiwillig. Die Männer wollten meine Jugend und ich wollte Geld. Lange Zeit, sagt Amelie, ging dieses Konzept auf. Irgendwann dann nicht mehr. Die Forderungen der Freier seien immer perverser geworden, das Preisdiktat aufgrund wachsender Konkurrenz immer härter. Rücklagen hat Amelie keine. Im Moment versucht sie sich eine neue Existenz aufzubauen. Sie macht eine Berufsausbildung im sozialen Bereich und träumt von einem ganz normalen Alltag. Bürgerliches Leben. Ein Normaljob? Traumhaft. Die 45-Jährige hat sich die Figur eines jungen Mädchens bewahrt. Schlank, federnd. Das brünette Haar trägt Amelie streng zurückgekämmt in einem Pferdeschwanz. Ihre Hände sind zart und feingliedrig und begleiten jedes Wort mit fließenden, weichen Bewegungen. Selbst wenn sie sich aufregt, zum Beispiel über das deutsche Prostitutionsgesetz, das für sie die Diskussion über den Alltag auf dem Strich weichspült. Das merkt man ihrer Ansicht nach bereits an der Wortwahl. Begriffe wie sexuelle Dienstleistung, ältestes Gewerbe der Welt, ein Job wie jeder andere, all das kann und will Amelie nicht mehr hören. Diese Banalisierung macht mich krank. Das ist total banalisiert, total falsch. Ein Job wie ein anderer, ich glaube nicht. Das ist nicht nur Physik, das ist seelisch. So fällt auch Amelies Bilanz nach 10 Jahren Prostitutionsgesetz bitter aus. Für mich hat absolut nicht gebracht. Und ich kenne keinen Prostituierten, der sagt mir, wow, hat mir viel gebracht. Auch die Bundesregierung kennt die Schwachstellen des Gesetzes. Bereits vor 5 Jahren kritisierte die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen, CDU, dass kaum eine Prostituierte einen Arbeitsvertrag hat. Einen solchen besitzt gerade einmal 1% der Frauen. Außerdem stellte die Ministerin fest, dass der Zugang zur Sozialversicherung kaum stärker genutzt wird als vor Inkrafttreten des Gesetzes und dass es auch in Sachen Kriminalität kaum Veränderungen gibt. Gleiches gilt für den Ausstieg aus der Prostitution. Er ist zwar rechtlich jederzeit möglich, die tatsächlichen Möglichkeiten sind jedoch bislang nicht verbessert worden. Die Bilanz des Prostitutionsgesetzes fällt somit ernüchternd aus. Von der Leyens Aussagen beziehen sich auf einen wissenschaftlichen Bericht zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes aus dem Jahr 2007. Auf diesen verweist auch ihre Nachfolgerin im Amt, Christina Schröder, leider nur schriftlich. Die Pressestelle teilt unter anderem mit: Die Bundesregierung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es eines insgesamt breiteren Ansatzes der Reglementierung der Prostitution bedarf. Und weiter: Die Bundesregierung prüft zurzeit, welcher ergänzenden Regelung es bedarf. Ein erläuterndes Gespräch lehnte das zuständige Bundesministerium aus Termingründen jedoch ab. Die baden-württembergische Sozialministerin Katrin Altpeter von der SPD kommentiert das kurz und knapp. Das heißt schlicht und ergreifend, dass in dieser Legislaturperiode nichts mehr geschieht. Vor einem knappen Jahr brachte das Land Baden-Württemberg, damals noch unter der CDU-FDP geführten Regierung, gemeinsam mit anderen Bundesländern eine Bundesratsinitiative auf den Weg. Der Bundesrat stellte darin fest, dass die Legalisierung der Prostitution unter anderem die Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten der Polizei so stark beschneidet, dass das, Zitat, für Prostituierte nicht hinnehmbare Gefahren für Leben, Gesundheit und körperliche und seelische Unversehrtheit birgt, Zitat Ende. Außerdem weist der Bundesrat hin auf ein erhebliches Machtgefälle zwischen Zuhältern und Bordellbetreibern auf der einen Seite und Prostituierten auf der anderen Seite. Die Länder fordern die Bundesregierung auf, weitere Regelungen zu erlassen, zum Beispiel eine Erlaubnis- und Meldepflicht für Prostitutionsstätten. Außerdem soll die Prävention bei sexuell übertragbaren Krankheiten verstärkt und eine Kondompflicht eingefordert werden. Geschehen sei bislang nichts, weiß die baden-württembergische Sozialministerin Altpeter. Auch ihre Bilanz muss bescheiden bleiben. Ich kann heute nach 10 Jahren sagen, dass wir erkennen müssen, dass die Ziele des Gesetzes nur teilweise erreicht wurden. Aber wir sind auch der Überzeugung, dass wir mit der Rückkehr zum alten Zustand Frauen und Mädchen sicher nicht besser hätten schützen können. Etwa 400.000 Frauen, so schätzt die Berliner Hurenorganisation Hydra, schaffen in Deutschland an, auf dem Straßenstrich in Bordellen, Apartments oder in Clubs. Statistisches Material und belastbare Zahlen gibt es im Bereich der Prostitution so gut wie nicht. Soziologen der Freien Universität Berlin veröffentlichten Anfang der 90er Jahre eine Studie über Prostitutionskunden. Sie stellten darin fest, dass 18% der geschlechtsreifen Männer gerne auf bezahlten Sex zurückgreifen. Dieser Herr aus Oberbayern tut das zum Beispiel immer mal wieder im FKK-Club vor den Toren Stuttgarts. Ich bin jetzt zum dritten Mal hier. Also ich finde es wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Manchmal hat man halt doch Spaß an was Neuem, dafür kommt man ja her. Bereitwillig erzählt der drahtige Bayer noch, dass er in einer glücklichen Beziehung lebe. Er spricht über seine sexuelle Erleichterung, wie andere über eingewachsene Zehennägel. Nein, meint er noch, seine Partnerin wisse natürlich nichts von seinen Ausflügen ins Bordell. Ich meine, das macht man halt in Verbindung mit einer Geschäftsreise beispielsweise. Und dann hat man auch zu Hause wieder mehr Spaß. Ich meine, das Kopfkino nimmt man ja mit, genau. Der durchschnittliche Freier ist laut Berliner Studie übrigens eher aggressiv gehemmt und hat tendenziell eine eher negative Lebenseinstellung. Interessant ist am Rande, je höher das Einkommen, desto weniger haben die Freier Lust auf ein Kondom. Die Soziologen deuteten dies damals als Machtgebärde. Auf der Straße sei dieses Verlangen nach sogenanntem tabulosem Sex, das heißt nach ungeschütztem Oral- und Geschlechtsverkehr, mittlerweile Alltag, sagt die Stuttgarter Sozialarbeiterin Sabine Konstabel. Vor allem Frauen aus Osteuropa würden sich dem Diktat der deutschen Freier beugen, einfach um zu überleben. Ariana aus Bulgarien scheint da eine Ausnahme zu sein. Die dunkelhaarige Frau schafft seit 2 Jahren in Stuttgart an. Heute eine Kunde will ohne Kondom. Ich gesagt, nein, diese rein mit andere Frau, bei mir nichts interessant. Ich ohne Geld, ohne Essen. Ariana ist eine der unzähligen Armutsprostituierten, die seit der EU-Osterweiterung legal und unkontrolliert in Deutschland anschaffen, um in den Heimatländern die Existenz ihrer Familien zu sichern. Mit ihrem Lohn unterstützt Ariana ihre Eltern und finanziert das Studium ihres Sohnes. Bei anderen Frauen kassiert der mitgereiste Zuhälter gleich vor Ort ab. Das ist ein Sklavenmarkt, der hier stattfindet. Die werden irgendwo aufgelesen, kommen aus irgendwelchen Heimen, haben im Herkunftsland angeschafft, werden in Bussen hierher gefahren, auf die Straße gestellt. Und die Männer sind dabei. Die sind überall und überwachen. Die Frauen verdienen keinen Euro für sich. Die arbeiten und kriegen dafür eine Unterkunft und Essen. Und das ist nicht selbstverständlich. Also viele der Frauen bekommen nicht mal ein Essen dafür. Mangelernährt, geschwächt und krank, so tauchen viele in ihrer Beratungsstelle La Strada auf, erzählt Sabine Konstabel. Hin und wieder seien auch arbeitslose Akademikerinnen, Lehrerinnen, Übersetzerinnen unter den Armutsprostituierten, für die der Job in Deutschland oft der letzte Strohhalm ist angesichts der Misere in ihren Herkunftsländern. Viele Frauen seien sich bewusst darüber, dass die Reise in die Prostitution führt. Diese Frauen zählen zwar nicht zu den 610 Opfern der Zwangsprostitution, die für das Jahr 2010 in der Statistik des Bundeskriminalamtes vermerkt sind, aber ihr Alltag fühle sich kaum besser an, sagt Wolfgang Hohmann, der Leiter des Ermittlungsdienstes Prostitution in Stuttgart. Also die stehen deutlich unter Druck. Man merkt es daran, dass sie eng betreut und beaufsichtigt werden durch ihre Männer, die im Hintergrund immer irgendwo zu sehen sind oder da sind, manchmal auch in den Zimmern mit den Frauen wohnen und dann praktisch nur Platz machen für den Freier, um das Geschäft dann zu ermöglichen. Und von dem her ist natürlich eine nahtlose Aufsicht und auch ein gewisser Druck und ein gewisser Zwang stets spürbar. Aber leider, solange die Frau stillhält und nicht gegen ihren Peiniger aussagt, sind der Polizei die Hände gebunden. Auch das sei eine Blüte des deutschen Prostitutionsgesetzes, das eines der liberalsten in Europa ist. Nachdenklich macht dem Beamten ein Blick über die Grenzen, zum Beispiel nach Frankreich. In Frankreich saßen in den vergangenen Monaten einige uns bekannte Personen, die auch hier in Stuttgart schon Prostitutionsobjekte hatten oder auch Prostituierte für sich arbeiten ließen. Und die haben dort in Frankreich nichts anderes gemacht als hier. Und dort gab es eben ganz deutliche Gefängnisstrafen. Allein dafür, wenn sie ihre Frauen, wenn man so sagen will, zur Arbeit gefahren haben, abgeholt haben oder deren Geld verwahrt haben. Und das allein reicht bei uns für gar nichts. Dort reicht's für 5 Jahre. Auch in Rudloffs Club bei Stuttgart arbeiten viele Osteuropäerinnen. Zwangsprostitution, Menschenhandel, Zuhältertum, mit all dem wollen Jürgen Rudloff und sein Pressesprecher, er nennt sich tatsächlich so, Michael Berentin, nichts zu tun haben. Die beiden Männer sehen sich als Hoteliers und Gastronomen. Was eine Frau oder was ein männlicher Gast mit der Frau auf dem Zimmer anstellt, ja. Die Dienstleistung klärt Mann und Frau miteinander ab und auch die Bezahlung haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Wir stellen im Prinzip die Räumlichkeiten zur Verfügung, wir kriegen von beiden Beteiligten den Eintritt und was die miteinander haben, ist denen ihre Geschichte. Die freie, selbstbestimmte Hure, die zwanglos ihre Dienste anbietet, das war vor 10 Jahren die Leitfigur für ein Gesetz, das den Alltag von Prostituierten verbessern sollte. Der Pressesprecher des FKK-Clubs bei Stuttgart präsentiert einem gerne ein Abziehbild dieser Fiktion. Er winkt Kira herbei und beschwört nebenbei die Hygiene im Haus, indem er erklärt, dass man hier garantiert keinen Fußpilz bekommt. Nackt nimmt Kira willig Platz und spricht ins Mikrofon. Ich finde es okay hier, also ich fühle mich hier auch wohl. Ich habe irgendwie jetzt kein Problem damit, mit dem Job, mit allem. Also ich mache das auch nicht hauptberuflich jetzt so. Ich bin Kosmetikerin. Jürgen Rudloff wird mit Hilfe der Frauen in diesem Jahr noch expandieren. 3 weitere Clubs sollen aufmachen. Mittlerweile sei er auch bei Banken ein gern gesehener Kunde, sagt der Clubbesitzer selbstbewusst. Geld überzeuge eben. Männer wie er sind die Profiteure des deutschen Prostitutionsgesetzes. Jürgen Rudloff träumt vom Börsengang und von mehr gesellschaftlicher Anerkennung für seine Branche. Aber egal wie edel die Ausstattung, wie sauber die Leintücher auch sein mögen, am Ende, sagt Sabine Constable, bleibe das übrig, was Frauen irgendwann kaputt mache. Die Frauen sagen zum Beispiel, der Schwanz berührt die Seele. Das ist eine Stelle, wo du dich am allerwenigsten schützen kannst. Das ist das, was wehtut. Und da ist es völlig egal, ob da ein flauschiger Teppich im Zimmer liegt, ob der Wasserhahn vergoldet ist, ob die Wand besonders schön gestrichen ist oder nicht und ob nebenan ein schickes Bad ist oder nur eine vergammelte Dusche. Natürlich ist es netter, irgendwie in einem Ambiente, das ordentlich ist, anzuschaffen. Es mindert aber nicht den Schmerz. Die Sozialarbeiterin hegt viel Sympathie für den Weg, den Schweden in Sachen Prostitution geht. Schweden stellte den Kauf von sexuellen Dienstleistungen Ende der 1990er Jahre unter Strafe, um so die Würde von Frauen zu schützen. Wohlgemerkt, dort wird der Freier bestraft, nicht die Hure. Inzwischen stehen mehr als 80% der Schweden hinter ihrem Gesetz.